Dokumentation. Auch der Schmerz ist ein gutes Gefühl. Er kommt einfach vor. Manchmal trifft es bei uns zu, dass etwas weh tut. Das spüren wir tausendfach. Bei Verletzungen von uns haben unsere Empfindungen eine tosende Auswirkung auf uns selbstständig. Jeder Mensch hat seine Grenze dort, wo er auf sichere Weise verhindern kann, dass ihm etwas schadet.